Hallo, hier ist KRD aus der verwahrlosten Dosenhausener Radio Station. Am Mic, der DJ, nicht der TJ. Willkommen auf der dunklen Seite der Dosensuche. Diesmal ist's die Folge 26. Der Palk. Oder nein, ich fange anders an. Geocaching.com hat auf dem offiziellen Blog eine Anleitung zur Meditation gegeben, dass man vor der Suche eines Caches oder den Tag morgens wesentlich verbessern kann, wenn man vorher meditiert. Haben sie ja schon im Mai irgendwann verblockt, woraufhin ich meinen Selbstversuch gemacht habe. Aber jetzt haben sie eine richtige Meditationsanleitung als Audiofile gegeben. Das heißt, eine Dame spricht auf Englisch und du tust eben das, was sie sagt. Sprich, du lässt dich fallen und was auch immer. Das ist jetzt nur in Englisch. Und der Palk hat in seinem Podcast Extra Wurst nun darauf hingewiesen und die ganze Sache eingedeutscht, weil in Deutschland viele Menschen des Englischen nicht so mächtig sind, dass sie sich halt ganz der Sache hingeben können, während sie mit Übersetzen beschäftigt sind. Jetzt habe ich mir überlegt, ich könnte einen zweiten Selbstversuch machen und lege ganz einfach die Übersetzung vom Palk, das heißt die Meditationsgrundlage der Extrawurst zugrunde, was mir freundlicherweise gestattet ist, und versuche ganz einfach mal zu gucken, ob und wie es hilft. Möglicherweise kann ich mich dabei aber auch nicht ganz so konzentrieren, denn ich werde meine persönlichen Gefühle und meine Vorstellungen in die Sache einfließen lassen. Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Extrawurst-Podcasts. Ich beginne einfach. Willkommen beim Geocaching-Haku. Momente der Ruhe, Gelassenheit und Einlösung. Mein Name ist AK47 Prinzessinnenkrieger und ich bin hier, um Sie auf eine Reise durch die reiche Landschaft Ihrer eigenen Fantasie zu führen. Gemeinsam werden wir uns mit unserem Atem verbinden. Ruhig ist unser Nervensystem und wir werden unseren perfekten Geocache finden. Begeben Sie sich an einen Ort, an dem Sie sich die nächsten 10 Minuten bequem hinsetzen oder hinlegen können. Egal, ob Sie sitzen oder liegen, finden Sie eine Position, in der Sie Ihren Körper wirklich ausruhen können. Ich habe mir also gerade einen sehr bequemen Ort gesucht. Ich liege hier auf meinem Sofa, meinen Kopf auf ein wunderschönes Kissen gebettet, vollkommen tiefenentspannt, und lausche Palks Stimme in der Hoffnung, dass er mich in andere Sphären führen wird. Fangen Sie an, ihn zu fühlen. In allen Kontaktstellen zwischen Ihrem Körper und der Unterstützung unter oder hinter Ihnen. Stellen Sie sich vor, Ihre Knochen werden schwer und versinken Sie tief in Ihre Ruheposition. Wenn Ihr Körper schwer wird und Sie tiefer sinken, fühlen Sie, wie sich die Spannung löst. Und laden Sie sanfte Empfindungen ein, sich durch Ihre Muskeln zu bewegen. Denn Ihre Muskeln anfangen, weicher zu werden, beachten Sie, wie Ihr Körper atmet. Fühlen Sie Ihren Körper, atmen Sie ein, heilen Sie Ihren Körper, atmen Sie aus. Wenn Sie Ihre Gedanken wandern sehen, ist das in Ordnung. Stellen Sie sicher, dass Sie einen Wegpunkt festlegen, um zu diesem aktuellen Status zurückzukehren. Triangulieren Sie Ihre Energie. Seien Sie das GPS Ihres eigenen emotionalen Wohlbefindens. erforschen Sie weiterhin die sanfte Taktfrequenz Ihrer Körperatmung und lassen Sie sich von der Gleichmäßigkeit Ihres eigenen Atems trösten. Stellen Sie sich Ihren perfekten Geocaching-Tag vor. Ja, der perfekte Geocaching-Tag. Wie ich es schon neulich wollte. Sie wachen morgens mit der Freude auf, zu wissen, dass das Einzige, was Sie für Ihren Tag geplant haben, das Finden von Geocaches ist. Ich stehe auf, ich nehme meinen Kram und ich gehe raus zu jener Bank, die für mich, ja, der Schicksalspunkt ist. Dieser eine Cache in meiner Heimzone, dieser Cache, der mich schon mehrfach daran erinnert hat, dass ich es nicht immer schaffe, die Dose zu finden, der mehrfache Ort des DNFs. Und heute soll es perfekt sein. Heute werde ich hingehen, die richtige Inspiration haben und die Dose finden. Beginnen Sie zu visualisieren, wie Ihr perfekter Tag aussehen würde. Wie ist das Wetter an diesem perfekten Tag? Beginnen Sie, die Lufttemperatur auf Ihrer Haut zu spüren. Fühlen Sie die sanfte Brise des Windes, der um Sie herum wirbelt. Hören Sie Vögel zwitschern in einem klaren, blauen Himmel? Fühlen Sie all Ihre Sinne mit der sauberen, frischen Luft, die Sie umgibt? Was für ein Geocaching-Abenteuer erwartet Sie an diesem perfekten Tag? Profitieren Sie von der Ruhe der süßen Einsamkeit. Seien Sie mit Ihrem Lieblings-Geocaching-Freund zusammen. Das ist jetzt doof. Lieblings-Geocaching-Freund. Also, ich hatte mal Lieblings-Geocaching-Freunde, aber cachen die überhaupt noch? Und überhaupt, wer will schon mit mir cachen gehen? Na fuck, muss ich jetzt etwa wieder von vorne anfangen? Ich weiß auch nicht. Also, das holt mich jetzt schon ein bisschen runter. Naja, vielleicht einfach erstmal wieder atmen. Stellen Sie sich Ihren glücklichen Geocaching-Platz vor. Dies könnte in einem üppigen Wald weit weg von der Zivilisation sein. Oder vielleicht sind Sie hoch oben in einem Baum, wo Sie einen T5-Cache locken. Oder vielleicht eine zufällige Leitplanke am Straßenrand, auf der Sie sich durch Spinnennetze graben, um zum leeren Logbuch eines kürzlich veröffentlichten Geocaches zu gelangen. Ein D5, T5. Es ist eine Bank. Eine alte Holzbank. Die steht an einem Fußradweg westlich meines Heimatortes und du gehst einen Hügel hinauf. Zwischen der Straße und dieser Bank ist ein Grünstreifen, der mit Bäumen und Büschen bewachsen ist. Links von dir ist ein Feld und darüber kreisen Vögel. Vor mir geht eine Dame mit Hund, der ich immer näher komme. Ich hoffe, sie bewegt sich schneller und setzt sich nicht auf die Bank. Neben der Bank befindet sich ein Mülleimer. Der ist voll mit Hundekotbeuteln. Unangenehm. Aber es ist noch früh. Die Temperaturen liegen bei 17 Grad und es weht ein laues Lüftchen. Die Luftfeuchtigkeit ist hoch und ich bin stark geschwitzt. Wie unangenehm. Doch jetzt kann ich mich erstmal setzen und den Moment genießen, bis die Dame außer Sicht ist, bevor ich mit der Suche anfange. Oder vielleicht besteht Ihr perfekter Tag darin, dieses schwierige Rätselcache zu lösen. Also holen Sie noch einmal tief Luft und machen Sie sich frei von allem Durcheinander. Sie fühlen Ihr ganzes Wesen in einem sauberen Zustand. in diesem sauberen Zustand der Klarheit und Ruhe, der Lösung für dieses Rätsel, wird der Cash schließlich in ihr Bewusstsein schweben. Sie kennen die Antwort. Sie sind die Antwort. Dies ist ihr perfekter Tag. Erstellen Sie also Ihr ideales Geocaching-Szenario und beginnen Sie, sich in Ihrer eigenen Fantasie durch den Traum zu führen. Und wie beginnt Ihr Abenteuer? Stellen Sie sicher, dass Sie Ihren Stift haben. Nur für den Fall. Schaffen Sie weiterhin die Voraussetzung für Ihren perfekten Geocaching-Tag. Welche Kleidung tragen Sie? Haben Sie alle notwendigen Tauschgegenstände eingepackt? Werden Sie gehen, fahren, fliegen? Stellen Sie sich einen Tag ohne Muggel vor. Keine Unterbrechung in Sicht. Während Sie sich durch Ihren perfekten Tag führen, fühlen Sie sich in die Gefühle des Abenteuers hinein und bemerken Sie, wie Sie sich in Ihrem Herzen anfühlen. Neugierde, Freude, Wunder und manchmal Frust. Vielleicht bei diesem DNF, der Sie weiterhin verwirrt. Boah, Alter, hast du mir eigentlich zugehört? Ach, der kann ja gar nicht hören. Der ist ja nur die Meditationsvorlage, aber ich rede hier die ganze Zeit von einem DNF. Ja, es ist der DNF, der mich verwirrt. Den will ich ja loswerden. Hey, dafür mache ich den ganzen Mist. Ich gehe dahin, damit ich an dieser blöden Bank endlich diesen doofen Nano finde oder was auch immer das da sein soll. Hey, und da soll ich bei ruhig bleiben? Nee, kann ich nicht. Das nervt. Das nervt jedes Mal. Immer wenn du da hingehst, sind da irgendwelche Leute. Weißt du, die fahren da mit dem Fahrrad, die gehen da spazieren, die sitzen auf der Bank rum, die schmeißen da ihre Hundekotbeutel weg. Aber weißt du, jedes Mal ist da irgendwas. Und dann hast du einen kleinen Moment und dann suchst du und dann guckst du an diesen Schrauben und dann guckst du an den Astlöchern und dann guckst du überall und du findest nichts und das geht mir tierisch auf den Zeiger. Und da soll ich bei ruhig bleiben? Die Bedeutung eines DNFs? Fürchten Sie sich nicht, Sie werden nicht scheitern. Sie atmen tief ein und schwören, an einem anderen Tag wieder zurückzukehren. Wenn Sie das mit jedem Atemzug wissen, rächen Sie den DNF Ihres Herzens. Und dann lassen wir das mit einem tiefen Atemzug los und zurück zu den Gefühlen der Freude. Kehren Sie wieder zu den Gefühlen des Staunens zurück. Denken Sie daran, es ist Ihr perfekter Geocaching-Tag. An diesem Punkt Ihrer Reise haben Sie den Höhepunkt Ihres Tages erreicht, der größte Höhepunkt Ihres Abenteuers. Sie sind eins mit dem Geocache und der Geocache ist eins mit Ihnen. Ruhen Sie sich für einen Moment aus. An diesem perfekten Geocaching-Tag mit Ihrem nächsten Atemzug fühlen Sie starke Gefühle der Dankbarkeit, die durch Sie strömen. Dankbarkeit für unsere schöne Welt. Dankbarkeit für all Ihre Geocacher-Kollegen. Dankbar für jede neue Cache-Benachrichtigung, außer bei GMX und Web.de, da kommt ja nichts. Und dankbar, Teil dieses unglaublichen globalen Abenteuers zu sein. Beachten Sie diese Gefühle der Dankbarkeit und laden Sie diese dankbaren Empfindungen ein, Ihr Herz zu umgeben. Und Sie werben durch Ihren ganzen Körper. Unsere Meditation geht nun zu Ende. Fühlen Sie sich zurück in das Gewicht Ihres Körpers, das auf der Oberfläche unter oder hinter Ihnen ruht. Gewicht meines Körpers? Auf der Oberfläche unter oder hinter? Hey, was willst du mir sagen? Bin ich fett oder was? Ja, irgendwo hat er ja recht. Wir haben jetzt dieses Corona-Ding. Da hängst du nur zu Hause rum, distanziert, frisst, trinkst, gehst kaum raus, außer du bist Programmierer und wirst immer fetter. Verdammt. Aber dafür meditiere ich doch nicht. Ich meine, gibt's auch so eine Abnehmmeditation? Ich weiß es nicht. Aber mit dieser Bombensensation ist mein Tag jetzt wohl versaut. Und ich habe auch keinen Bock mehr, diesen blöden DNF wettzumachen oder zu diesem Cache zu gehen. Nee, echt nicht. Nee, ich lass das lieber. Laden Sie noch ein paar süße Atemzüge ein. Fühlen Sie, wie Ihr Körper atmet. Fühlen Sie, wie Ihr Körper ausatmet. Danke, dass Sie zu mir gekommen sind. Zu AK-47 Prinzessinnenkrieger und dem Rest der Lakaien im Geocaching-Haku. Für diesen Moment des ruhigen, stillen Geocachings bleiben Sie sicher und cachen Sie weiter. Und nach dieser ganzen Entspannung traue ich mich jetzt gar nicht noch groß was zu sagen, weil wahrscheinlich würde ich dann alles wieder kaputt machen. Deswegen belasse ich es einfach dabei. Ein fröhliches Tirilö. Tschüss. Naja, war anstrengend. Ich glaube, ich esse jetzt erstmal was. Und dann mache ich mir ein Bier auf. Genau. Und diesen Cash packe ich einfach auf die Ignore-Liste. Und dann habe ich mir das Ganze geschenkt. Trotzdem. Danke, Palk. Es war ein Versuch wert. Aber ich glaube, für mich ist das nix. In diesem Sinne, bis bald, der TJ. Dosenhausen. Nasse Dosen. Schimmlige Logbücher. Hier findest du jeden Scheiß. Kletterst oder schwimmst du schon? Oder nähst du deine Maske? Souvenirs gibt's hier als Preis. Frösche Giga Corona. Jack und TJ auch schon da. Denn in Dosenhausen gibt es keinen Platzverweis.